Mann, wo man Sissy finden kann. Sie fegt durchs Dorf mit Energie, macht Gymnastik wie noch nie. Im Garten blüht der Bambus fein, da, da, da, da. Da lädt sie alle Freunde ein. Und Stil. Da schmeckt man Leben und viel Gefühl. Vom Braten bis zur Pizza fein. Bei Sissy mag man immer sein. Sie redet gern, sie hört auch zu. Kennt jeden Nachbarn, gibt nie Ruhe. Zog sie vorderein zum Mississippi golden und fein, New Orleans Musik und Nacht. Sie hat getan.